بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بما أن weiter bei Kapitel 8 العلاقات. Das bedeutet Beziehungen. Die Beziehung zu anderen. Die Beziehung zu anderen. Die Beziehung eines Muslims, die er mit anderen führt. Okay? Erste, also das sind diesmal 35 Punkte, bisschen mehr. Talaqat al-Wajh. Talaqat al-Wajh bedeutet, andere anzulächeln. Ein muslimischer Mann, eine muslimische Mann, eine muslimische Frau, eine muslimische Frau. Natürlich nicht umgekehrt, ja, ne? Denn Sahih Muslim, der Gesandte Allah sagte, ein gutes Wort ist Sadaqa. Und es ist Teil vom guten Benehmen, den Bruder mit einem Lächeln zu treffen. Abu Dharr sagte, dass der Gesandte Allah sagte, siehe nicht herab auf irgendeine gute Tat, selbst nicht auf das Lächeln, wenn du deinen Bruder triffs. Sahih Muslim. Zweitens, Karamet Daif, du sollst deine Gäste ehren. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Lass den, der an Allah an den jüngsten Tag glaubt, Gutes reden oder schweigen. Und lass den, der an Allah an den letzten Tag glaubt, großzügig zu seinem Nachbar sein. Und lass den, der an Allah an den letzten Tag glaubt, großzügig zu seinem Nachbar sein. Speziell der Reisende. Hadith in, speziell der Reisende ist in Klammer, aus eigenen Worte. Hadith in Bukhari und Muslim. Drittens, Iyadatul Marid, Kranke besuchen. Der Gesandte Allah sagte, der Hadith ist in Sahih Muslim, die Rechte des Muslims sind 6. Kranke besuchen. Das, ja. Und in Sahih Muslim und Tirmidhi, der Gesandte Allah sagte, wer auch immer eine kranke Person besucht, nimmt von den Paradiesfrüchten, bis er zurückkehrt. Okay? Auch Kuffar besuchen aus Da'wah Gründen, ist eine Sunna. Okay. Viertens. Dafn al-Mayt, Tote begraben. Man muss die Toten begraben. Man darf sie nicht einfach auf der Erde liegen lassen. Ubay ibn Ka'b überliefert im Musnad Imam Ahmed und in Qasas al-Anbiya von Ibn Kathir rahimahullah al-Bidaya wa al-Nihaya. Wenn der Tod zu Adam kam, kamen die Engel, also herankam, oder als der Tod zu Adam al-Sim herankam, kamen die Engel sein Leichentuch tragend, Einbalsamierung und Werkzeuge tragend, fürs Graben und Instrumente fürs Messen. Sie nahmen seine Seele, wuschen seinen Körper, legten es ins Tuch und einbalsamierten ihn. Dann gruben sie einen Grab, sprachen das Gebet oder Dua über ihn, legten ihn dann ins Grab, machten ihm Wudu und füllten es mit Erde. Dann sagten sie, O Kinder Adams, das wird eure Beerdigungsmethode sein. Und Abu Huraira überliefert das Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer immer anwesend bei einer Beerdigung war, bis über dem Körper gebetet wurde, wird ein Kirat, also Lohn, erhalten. Und wer anwesend bleibt, bis der Körper vergraben ist, erhält zwei. Sie fragten, was sind die zwei Kirat? Er sagte, es ist wie zwei große Berge. Hadith in Bukhari und Muslim. Fünftens, Nebisch el-Qubur, das Öffnen von Gräbern, darf man nicht. Also, Asse, grundsätzlich darf man das nicht. Wenn es jetzt ein paar Gründe gibt, die das erlauben, wir reden gerade aber von der Allgemeinheit. Aqba ibn Amr überliefert, dass Abu Huraira sagte: Ich hörte ihn, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagen, ein Mann spürte, dass der Tod nahte. Als er die Hoffnung im Leben verlor, bat er seine Familie: Wenn ich sterbe, dann sammelt viel Brennholz und zündet das an und verbrennt mich. Wenn es mein Fleisch verzehrt hat und in meine Knochen vorgedrungen ist, dann zermahlt sie, wartet auf einen windigen Tag und zerstreut sie. Als Allah ihn wieder zusammensetzte, fragte er ihn: Wieso hast du das getan? Da antwortete der Mann: Aus Furcht vor dir. Da vergab ihm Allah. Sahih Bukhari und Muslim. Aqba ibn Amr sagte: Ich hörte ihn sagen, dass die die Gräber der Toten auszugraben pflegten. Israeli meine ich. Israeli, die Gräber der Toten auszugraben pflegten, um ihre Leichentücher zu stehlen. Und das war eine der Sünden, die der Mann zu tun pflegte, welches ihn die Strafe Allahs auch fürchten ließ. Sechstens. Tashrih und Amwat, die Leichensezierung, darf man auch nicht. Aisha überliefert, dass ein Mann ein Grab umwühlt hat und er stolperte über einige Knochen und brach sie. Der Gesandte sah ihm und sagte, die Knochen eines Toten zu brechen, ist wie das eines Lebenden, und ordnete den Mann an, die Knochen zu vergraben. Musnad Imam Ahmed, Abu Dawud und Ibn Majah. Salama überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, die Knochen eines Toten zu brechen, ist dasselbe an Sünde wie die eines Lebenden zu brechen. Hadith bei Ibn Majah. Siebtens. Versöhnen mit Muslimen. Yani, du musst dich mit den Muslimen versöhnen. Allah sagt in Surah 8, Vers 1: So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander. Surah 59, 10. Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern im Glauben. التعرف sozial und dass er muss, also mit den Völkern und so weiter. Allah sagt in Surah 49, Vers 13. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Ja, nicht aus Hassgründen, sondern zum Kennenlernen. Neuntens. Ar-Rifq lil-Hayawan, sanft zu den Tieren. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allahs ihm sagte: Ein Mann verspürte, als er des Weges zog, großen Durst. Beim Erreichen eines Brunnens stieg er in diesem hinab, trank Wasser zu Genüge und stieg wieder hinauf. Da sah er einen Hund mit hängender Zunge, der vor lauter Durst Schlamm aufleckte. Der Mann sagte zu sich, dass der Hund den gleichen Durst verspüren müsse, den er selbst wenig zuvor gehabt hatte. So stieg er nochmals in den Brunnen hinab, füllte seinen Lederstrumpf mit Wasser, stieg wieder hinauf, wobei er den Strumpf mit seinen Zähnen festhielt und gab den Hund zu trinken. Allah schätzte die Tat dieses Mannes und vergab ihm seine Sünde. Der Gesandte wurde gefragt: O Gesandter Allahs, werden wir auch für die Freundlichkeit, der Rifq, gegenüber Tieren belohnt? Er antwortete: Es gibt Belohnung für Freundlichkeit, Rifq, gegenüber jedem Lebewesen. Hadith bei Bukhari und Muslim. Zehntens. Sanft zu den Kindern. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, beziehungsweise, dass der Gesandte Hassan ibn Ali küsste, also Ali ibn Abi Talibs Sohn, während Al-Aqra bin Habis al-Tamim neben ihm saß. Al-Aqra sagte: Ich habe 10 Kinder und habe nie eins geküsst. Der Gesandte sah ihn an und sagte: Wer nicht barmherzig ist, erfährt keine Barmherzigkeit. Hadith in Bukhari. Elftens. Tawqir al-Kibar, Ältere respektieren. Der Gesandte Allah sagte: Er ist nicht von uns derjenige, der nicht lieb, barmherzig gegenüber den Jungen ist und keinen Respekt gegenüber den Älteren hat. Hadith in Tirmidhi. Zwölftens. Al-Ananiyya, eigensinnig, soll man nicht sein, man soll nicht eigensinnig sein. Surah 59, Vers 9. Empfinden kein Bedürfnis nach dem, was ihnen, also sie empfinden kein Bedürfnis nach dem, was ihnen gegeben worden war, in ihren Brüsten, und sie ziehen sie sich selbst vor. Und sie ziehen sie sich selbst vor. Okay. 13. الكرم إدل Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Derjenige unter euch ist der Beste, derjenige, der die Rechte anderer edel oder großzügig zahlt. Ibn Abbas sagte, beziehungsweise der die Rechte anderer großzügig oder edel zahlt. Bei Bukhari. Ibn Abbas sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam war der Edelste unter den Menschen. Okay? Jetzt muss ich am besten die Tafel entscheiden. Viertens, Al-Bukhl, Geiz. Das soll ein Muslim oder darf ein Muslim auf keinen Fall haben. Diese Eigenschaft des Geizes. Sura 47, Vers 38. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selber. So. Nächstens. Aklul Mal Al-Yatim. Das Verschlingen des Besitzes des Waisen. Das darf man auch auf keinen Fall. Sura 4, Vers 2. Und zerrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Also Besitz der Waisen. Und Sura 4, Vers 10. Diejenigen, diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Also diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. 16. Thank you. Kefalatul Yatim, sich um die Weise zu kümmern. Sura 76, Vers 8. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, einer Weisen und einem Gefangenen. Sahel ibn Sa'd überlieferte, dass der Gesandte Allahs sagte: Ich und die Person, die für eine Weise sieht und sich um ihn kümmert, werden im Paradies so sein. Er legte seinen Zeiger und Mittelfinger zusammen. Hadith in Bukhari. Natürlich, wer sich um die Weise kümmert, muss man schauen, wer das Recht dazu hat. Kefalatul Aramala, sich um eine Witwe zu kümmern. Weil Sahabe war so, wenn einer der Sahabi männlich gestorben ist, radiallahu anhu, und danach ist die Idda, die Wartezeit der Frau, abgelaufen, dann ist die Frau nicht unverheiratet geblieben. Yani. Safwan bin Salim überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Derjenige, der für einen Armen und Witwen arbeitet und nach ihnen sieht, ist wie ein Kämpfer auf Allahs Weg. Oder wie eine Person, die tagsüber fastet und die ganze Nacht betet. Hadith in Bukhari. 18. Kefalatul Fuqara wal Masakin, sich um Arme und Bedürftige zu kümmern. Sura 9, Vers 60. Die Almosen sind nur für die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die damit beschäftigt sind, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden und so weiter und so weiter. Also es geht um Zakat. Neunzehntens. Al-Islah bayna al-Muslimin, zwischen Muslime zu schlichten. Sura 49, Vers 10. Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allah sagte: Jeder Frieden, der zwischen zwei gestiftet wird, ist Sadaqa. Bukhari Nummer 2989, Muslime Nummer 1009 und Musnad Imam Ahmed Nummer 27400. 20. Punkt. Wann bil Muslimin? Thank you. Dhann bil Muslimin, schlechtes Denken über die Muslime. Dieses Dhann soll man unterlassen. Allah sagt in Surah 49, Vers 12: Oder ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und Surah 24, Vers 12. Hätten doch, als ihr es hörte, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Und in Bukhari, der Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, hütet euch vor Verdächtigungen. Verdächtigungen sind die schlimmsten Lügen. Und sucht nicht den anderen Fehler. Und sucht nicht des anderen Fehler. Spioniert nicht. Seid nicht eifersüchtig untereinander. Ihr hasset diese schlechte Form davon. Und trennt euch nicht. Also Beziehung abbrechen. Hasst euch nicht und seid, und o Diener Allahs, seid Brüder, wie Allah es euch befahl. Okay, und dieser Hadith ist in Bukhari. Hadith in Bukhari. Jetzt wisst ihr die Tafel, Tartabul Aurat, nicht nach Fehlern anderer suchen. Der Gesandte Allah sagte, gewiss, wenn du nach den Leuten ihre Fehler suchst, wirst du sie verderben oder beinahe. Hadith Abu Dawud. Und der Hadith, den ich vorhin erwähnt hatte, in Bukhari, und sucht nicht des anderen ihre Fehler. Yani. Der Hadith, den ich vorhin erwähnt habe. Okay. 22 Cent. Überprüfung. Also Überprüfung der Klarheit der Nachricht. Überprüfung der Klarheit der Nachricht. Surah 49, Vers 6. Oder ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. 23. Die Quelle zu überprüfen. Bei einer Nachricht überprüft man immer zwei Dinge. Die Nachricht beziehungsweise die Nachricht an sich und das zweite die Quelle, yani den Überbringer der Nachricht. Also wie oben 49,6 und Es gibt eine andere Rezitationsart dieser Ayah, nicht Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu und fatathabbatu. Anas ibn Malik überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wo Prüfung ist, wozu dich Allah leitet, und Reden, ohne es vorher zu überprüfen, ist vom Shaitan. Al-Hafid Abu Ya'la, Band 7, Seite 247 und Sunan al-Bayhaqi, Adab al-Qadi, Band 10, Seite 104. 24. Al-Hasad. Ich habe geschrieben böser Neid, weil es gibt Arten von Neid, zwei Arten, die erlaubt sind, zum Beispiel. Sura 113, Vers 5. Und ich suche Zuflucht vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Und Sura 15, Vers 88. Richte ja nicht deine Augen auf das, was für manche von ihnen paarweise als Nießbrauch gewähren. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, hütet euch vor Neid, ihr eine Hasset, denn Neid verschlingt die guten Taten, wie Feuer anzündet Holz verschlingt. Dieser Hadith ist in Abu Dawud. Und es gibt auch einen Hadith, wo der Gesandte Allah sagt, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Hadith ist, auf jeden Fall, doch ein Hadith. Wenn ein Mann beneidet einen anderen Mann wegen dem Reichtum, den er für Allah ausgibt, und er wünscht sich diesen Reichtum, dass er das auch für Allah auf die Weise ausgibt, dann ist diese Sache kein verbotener Neid. Oder wenn wenn eine Person Wissen hat und er wünscht sich dieses Wissen und diese Person verbreitet das Wissen, islamische Wissen, und er wünscht sich auch dieses islamische Wissen, dass es auch verbreitet, und derjenige, der dieses Wissen besitzt, er wünscht ihm Gutes und so weiter. Okay, das ist nicht dieser Hasad gemeint. Das ist nicht diese Art von Hasad. 25. Spionieren ist nicht erlaubt. Sura 49, Vers 12. Glaubt, meidet viel von denen und so und so, und sucht nicht andere auszukundschaften. Aber Huraira sagte, wenn jemand anderes Haus reinsieht, ohne dessen Erlaubnis, ist es halal für ihn, für sie sein Auge zu entfernen. Das sagte der Gesandte, und er kriegt kein Blutgeld. Muslim Nummer 2158. 26. Tadabbur, Rücken kehren. Davon auch nicht. Aber Huraira sagte, dass das Gesandte Allah sagte, umkehrt euch Also Muslime nicht gegenseitig den Rücken. Bukhari in Kitab al-Adab, Band 10, Seite 484, Hadith Nummer 6066. So, 27. Al-Muqata'a, boykottieren bzw. vermeiden eines Muslims. Anas überlieferte, dass der Gesandte Allah sagte: Meidet euch nicht, also Muslime, gewiss, es ist für keinen Muslim erlaubt, seinen Bruder zu meiden, für mehr als 3 Tage. Sahih al-Bukhari, Nummer, Band 2, Seite 896. 28. Achtundzwanzigstens, Al-Tha'ir, Bin-Nafs. Sozusagen rächen. Aisha überlieferte, dass der Gesandte Allah, nachdem er nahm nie Rache für seine Person, aber er nahm Rache nur, wenn Allahs Grenzen überschritten wurden für Allah. Dieser Hadith ist in Al-Bukhari. Neunundzwanzigstens. Imatat an Tariq, Sachen auf den Weg zu schmeißen. Der Gesandte Allah sagte: Der Iman ist etwas zwischen 3 und 9 und 70 Zweige. Der niedrigste Teil ist etwas Schädliches vom Weg zu entfernen. Imatat an Tariq. Also nichts auf den Weg zu schmeißen, sondern entfernen. Okay. Dreißigstens. Dreißigstens. Et-ta'adhib. Foltern sozusagen. Davon auch nicht. Ibn Umar überlieferte, dass der Gesandte Allah sagte: Eine Frau wird bestraft werden im Feuer wegen einer Katze oder Kätzchen, die sie einsperrte, bis sie starb. So ging sie dafür in das Höllenfeuer ein. Sie fütterte sie weder, noch gab sie ihr Wasser, noch ließ sie sie frei, sodass sie die Ungeziefer von der Erde essen kann. Hadith in Bukhari und Muslim. 'Hisham ibn Hakim ibn Hizam sagte: Ich bezeuge, dass ich hörte, wie der Gesandte sagte: Gewiss, Allah straft, also nachher, diejenigen, die Leute auf Erden strafen bzw. foltern. Hadith in Muslim. 31. Einmischen, also gemeint einmischen in die Angelegenheiten der Menschen. Abu Huraira sagte, der Gesandte Allah sagte, Teil der Perfektion des Islams einer Person ist, dass er verlässt, was ihn nichts angeht. Hadithin Tirmidhi. Also man darf es nicht einmischen in Sachen, oder man soll es nicht einmischen bei Sachen, die einem nichts angehen. 32. Wulwatschheim. Zwei Gesichter. Wulwatschheim. Watschheim bedeutet zwei Gesichter. Darf man auch nicht haben. Der Gesandte Allah sagte, der Schlimmste ist derjenige mit zwei Gesichtern, welcher zu diesen Leuten mit einem Gesicht geht und zu den anderen mit einem anderen Gesicht. Hadithin Sahih al-Bukhari. Die Umwelt zu verschmutzen. Darf man auch nicht die Umwelt verschmutzen. Sura 7, Vers 56. Und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. 34. Abdolum, die Ungerechtigkeit oder die Unterdrückung. Sura 11, Vers 102. So ist der Griff deines Herrn, wenn er die Städte ergreift, während sie Unrecht tun. Gewiss, sein Griff ist schmerzhaft und hart. Oder Hadith al-Qudsi, o meine Diener. Also Hadith al-Qudsi ist, was Allah sagt über die Zunge des Propheten sozusagen. O meine Diener, ich habe die Ungerechtigkeit mir gegenüber selbst verboten und es euch verboten. So unterdrückt euch nicht gegenseitig. Musnad Imam Ahmed. Okay? Also Hadith Qudsi ist ein Hadith, wo gesagt Allah s.a.w. spricht, aber Allahs Worte sozusagen. Also ist nicht Koran, aber Worte Allahs sind das. Okay? Nummer 35, und das ist Abschluss für heute, inshallah. Al-Qatl, das Töten. Man darf keine Seele mit Unrecht oder ohne Recht töten. Sura 17, Vers 33. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten. Außer aus einem rechtmäßigen Grund. Wer ungerechterweise getötet wird, deren nächsten Verwandten haben wir Ermächtigung erteilt, Recht einzufordern. Doch soll er nicht maßlos im Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen. Und Sura 4, Vers 93. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle. Ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Und Allah weiß am besten, Allah alim, sallallahu ala. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك